Kundgabe 469. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.06.1938. Hilfe den Verstockten. Ein wenig Geduld nur und du erlebst ein ungeahntes Zeichen der göttlichen Liebe. Immerwährend bewegen sich die Ereignisse der Zeit nach des Herrn weisem Plan. Wenn auch oft von euch Menschen unerkannt. Und dennoch muss der Herr eingreifen dort, wo sich der Mensch Übergriffe erlaubt, in seine Gewalt und seinen Willen. Es bedeutet für euch Menschen eine außergewöhnliche Gnade, wenn sich der Herr neige zu euch in solchem Erbarmen, dass er sich selbst wieder verkörpert im Geiste der ihm Dienenden. Es ist ein Hinweis von solcher Bedeutung, dass schon allein dies genügen sollte, um euch die Augen zu öffnen. Aber der Mensch, der immer klüger ist oder sich klüger dünkt, fasset nicht das Übernatürliche. Daher wird sich sein Denken zumeist bewegen in dem, was er sieht und hört. Er erkennet ein geistiges Wirken nicht an. So bewältigt sich nun dieser Menschen die Kraft Gottes selbst. Indem sie sich äußern wird ihnen so sichtbar, dass nur ganz Verstockte darin auch nur ein Walten der Natur sehen werden. Die anderen aber werden fühlen die Nähe der Gottheit, sich aber nachher auch wieder scheiden in die wahrhaft Willigen und solche, die nach überstandener Gefahr sich wieder der Welt hingeben und ihre körperlichen und seelischen Nöte vergessen, sobald sie vorüber sind. Denen muss der Herr wieder zu Hilfe kommen, sollen sie nicht untergehen in ihrer Blindheit. Jede Zeit hat ihre Zeichen. Achtet dieser, und ihr werdet leicht erkennen, wenn der Herr sich selbst naht nach solchen euch kundgegebenen Anzeichen. Lehnet euch nicht auf, wo euch das Leben hart anfasst, sondern horchet nach innen und nach außen, ob ihr die Stimme des Herrn vernehmet. Ihr dürfet nicht in Angst leben, dass der Herr euch verlässt, wenn ihr seiner begehrt. Er ist immer zur Hilfe bereit für die, die ihn brauchen und rufen. Und mit dieser Hilfe könnt ihr getrost auch der schwersten Zeit entgegensehen. Sie wird euch nur Segen bringen, niemals aber Schaden an der Seele. Doch allen irdischen Kummer opfert dem Herrn auf, und zehnfach werdet ihr getröstet werden von ihm, eurem göttlichen Heiland. Denn so ihr nur in Not zu ihm findet, muss er diese Not über euch kommen lassen, wenn er seine Kindlein zu sich rufen will. Und in solcher Bedrängnis werden viele sein auf Erden. Wir verkünden euch dieses um eures Seelenheils willen. Der Herr ist nimmer weit von euch. Die Zeit ist nah herangekommen, doch die Welt will nicht vernehmen die Stimme des Herrn. Sie möchte ersticken und vernichten alles, was Kunde geben soll. Sie will die Menschen in geistiger Blindheit erziehen. Doch dies ist das Werk der Finsternis, dass ihr, die ihr erkennen könnt und freien Willen habt, als solches ansehen lernen und euch aus eigenem Willen aus solcher Blindheit selbst erretten müsst. Denn Gott gab euch den Verstand. Nützet diesen recht. Und wo ihr nicht klar sehen könnt, dort bittet um Erleuchtung und um des Vaters Hilfe. Nimmer aber weiset alles von euch, was euch geistig wecken kann. Denn dieses ist das Wichtigste im Leben, wozu alles auf Erden und wozu auch euer ganzes Leben selbst ist, dass ihr erkennt, vom Vater das irdische Leben erhalten zu haben, um in ihm eure Seele zu formen, auf dass sie zum Vater zurückfindet, von dem sie ausgegangen ist. Amen.